Ja, ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt: Ich bin schuld an deinem Schicksal. Wer von euch ist schuld an dem Schicksal eines anderen Menschen? Vielleicht an dem schlimmen Schicksal eines anderen Menschen. Wer von euch trägt eine Schuld, eine große Schuld? Wenn ihr mir davon erzählen wollt, Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Thema heute Nacht bei uns bei Domian: Ich bin schuld an deinem Schicksal. Thomas ist der Erste heute Nacht, 22 Jahre, guten Morgen. Hallo Domian. Hi. Du hast jetzt zu diesem Satz oder von diesem Satz dich angesprochen gefühlt. Ja, total. Ich rufe nochmal heute an, weil ich schon wieder fast mein Schicksal kaputt mache. Oder was mein Schicksal ist, es heißt ja, ich habe ein Schicksal auf dem Gewissen. Mhm. Und das ist so, ich habe vor 3 Jahren meine Freundin verloren, die wo alles für mich war. Die war der einzigste Mensch für mich. Und wie hast du sie verloren? Und warum? Sie ist gestorben, weil wir uns gestritten haben und weil ich schuld bin. Sie ist gestorben, weil ihr euch gestritten habt? Und ich bin schuld daran. Wie ist sie gestorben? Sie hatte einen Mofa-Unfall. Sie ist gegen Lastwagen gefahren. Nach dem Streit? Nach dem Streit. Mhm. Und du gibst dir die Schuld, dass sie... Wir haben uns noch nie gestritten. Und durch was ganz Belangloses ist das alles passiert. Und jetzt finde ich... Es ist schwer, mit mir zu reden. Ich bin immer ganz cooler Typ normalerweise. Mhm. Aber das ist jetzt 3 Jahre her und ich habe es immer noch nicht vergessen. Mhm. Ich kann es nicht vergessen. Es geht gar nicht. Verdrängen, nein, es geht einfach nicht. Und jetzt mit Ihnen wollte ich schon sagen, mit dir zu reden... Das ist sehr schwer. Mhm. Ich zitter ganz am Körper, weil... Hast du denn bisher kaum einen Gesprächspartner gehabt, mit dem du darüber hast reden können? Nein, ich habe mich total selber... Ich habe mich einfach in meine Bude verzogen, habe einfach meine Rollläden runtergemacht, wollte einfach nur noch allein sein. Ich habe einfach... Nein, ich habe viele Freunde verloren dadurch. Ich habe viel Streit angefangen. Ich habe nicht mehr trainiert. Ich war 8 Jahre in Karate. Ich habe auf Anschlag aufgehört. Ich habe meinen ganzen Körper kaputt gemacht dann, weil ich einfach nicht mehr konnte. Ich konnte mich selber nicht mehr leiden. Ich habe alles verloren, was ich hatte. Sie war der einzigste Mensch, der mich verstanden hat. Du hast den ganzen Körper kaputt gemacht, sagst du? Ja, weil ich... Nein, weil ich einfach sehr durchtrainiert war und ich habe meinen Körper geliebt. Aber ich habe ihn einfach, ich habe einfach nichts mehr gemacht, habe ihn zerstören wollen, ja. Mit was? Mit was? Ich habe Tabletten genommen, ich habe alles genommen, nur um das zu vergessen. Bloß Alkohol auch? Nein, Alkohol, ich trinke keinen Alkohol, aber da habe ich dann Alkohol getrunken, aber nicht viel. Ich rauche nicht, ich trinke keinen Alkohol, durch sowas nicht, durch Drogen auch nicht, bloß einfach so. Ist es so? Verstehe ich das richtig, dass du dich nach diesem schlimmen Unglück vor 3 Jahren fast vollends zurückgezogen hast und abgekapselt hast? Ja, das ist wahr, ja. Was machst du vom Beruf? Ich bin Kfz-Mechaniker. Und dem Beruf gehst du aber noch nach, dazu hast du dich gezwungen? Dem ging ich noch nach, ja, aber ich habe da damals die Schule total vernachlässigt. Ich habe einfach aufgehört. Dann habe ich eine Lehre gemacht. Also ich war da schon in der Lehre. Lehre drin natürlich. Aber die Schule habe ich einfach so nebenbei laufen lassen. Und das ist... Hast du im Moment einen Job hast du im Moment schon, ne? Ja, das habe ich. Ja. Ich hatte dich gerade gefragt, ob du mit kaum jemandem hast darüber reden können. Habe ich das so verstanden, dass du mit niemandem darüber geredet hast? Doch, ich mit Freunden habe ich, also nicht mit Freunden, mit einem Freund, mit meinem besten Freund habe ich darüber geredet. Natürlich haben die andere das gewusst, aber ich habe mir einfach viele Freunde wie es nochmal verkrault. Ich wollte es verkraulen, weil ich einfach es nicht mehr wert war. Ich wollte auch mehr das Leben nehmen. Thomas, ich würde gerne mal dich nochmal befragen, wie das damals war. Ihr habt euch wegen einer Kleinigkeit, hast du gestritten. Ja. Was war das für eine Kleinigkeit? Das kann ich erwähnenswert nochmal. Es ist, sie wollte bei mir übernachten und ich wollte es nicht. Aber es war nur ein Spiel von mir, weil wir uns noch nie gestritten haben und irgendwie hat ein Freund mir irgendwie so, weiß nicht, so eine Scheißidee gegeben, ein bisschen Reiz in die Beziehung zu bringen, aber es war ein Reiz da. Wir hatten uns nie gestritten, aber er sagte, hey, es ist voll toll, wenn ihr euch wieder versöhnt und wenn sie einfach... Also daraus ist... Dann merkst du, dass sie dich liebt, aber ich habe gewusst, dass sie mich liebt, aber... Wie lange wart ihr zusammen? Wir waren ein Jahr und 27 Tage. Dann ist es eskaliert und sie ist schimpfend und sauer gegangen. Natürlich nicht ein Jahr und sieben, drei Jahre. Drei Jahre. Natürlich. Ich bin total durcheinander, weil es einfach, es tut mir leid, weil ich irgendwie, weil mir was ganz Wichtiges einfach heute noch ist, weil mir das Wichtige noch ist, über sie zu reden, weil ich ein Mädchen kennengelernt habe, weil ich drauf und dran bin, wieder mein Schicksal kaputt zu machen, wieder den gleichen Fehler zu machen. Ja, so hast du gerade dieses Gespräch angefangen, darauf wollte ich dich gleich auch nochmal befragen. Nein, weil ich mich einfach zum ersten Mal verliebt habe, wieder in drei Jahren. Und inwiefern bist du drauf und dran, dann denselben Fehler zu machen? Ich mache mich halt runter. Ich bin einer, der sich immer runter macht. Ich habe Depressionen die ganzen drei Jahre jetzt. Ich mache mich nur runter, ich mache mich schlecht, ich mache alles, ich sage nur negativ. Thomas, ich muss dir noch ein paar Fragen stellen, damit mir das so ein bisschen klar wird, wie du lebst und was geschehen ist. Nochmal zu dem Unglück zurückzukommen. Glaubst du, dass sie sich das Leben genommen hat, deine damalige Freundin? Oder war es ein Unfall, dass sie unachtsam war? Nein, ich glaube, dass sie unachtsam war. Unachtsam war. Du machst dir den Vorwurf, dass sie... Sie würde sich nie das Leben nehmen. Sie hatte viel zu viel Spaß am Leben. Und du machst dir den Vorwurf, dass sie so sehr beschäftigt war? Sie war auch so. Wir hatten uns noch nie gestritten. Sie ist weinend rausgelaufen und ist alles einfach verdammt. Ich hab Schuld. Ich weiß, dass ich schuld war. Ich weiß, dass ich schuld bin. Und wann hast du denn jetzt dieses neue Mädel, die neue Frau kennengelernt? Am 24. September. Und es ist ganz kurios, wie wir zusammengekommen sind. Seit ihr lache ich wieder. Seit ihr, was heißt, ich lache? Ich lache schon äußerlich, aber innerlich geht's mir beschissen. Weiß sie von deiner Vergangenheit? Ja, ich weiß es, Und wie geht sie damit um? Nein, sie versteht es. Und sie ist für mich da. Sie ist... Und was meintest du gerade, dass du dich immer wieder jetzt niedermachst und sie findet es schlecht, aber ich muss da ein bisschen ausholen, wenn es geht. Ich probiere es schnell hinzubekommen. An dem 23. September habe ich, also dieses Jahr, habe ich mit einem Freund, waren wir draußen, haben wir Mails verschickt, und noch nie gemacht haben, so jemand einfach geschickt, gute Nacht, mein Schatz, oder irgendwie so eine Nummer, wo man nicht kennt. Und dann auf einmal am nächsten Tag war eine Mail da, findest du das lustig, was du da machst? Ja, und dann haben wir uns immer wieder geschrieben, habe ich gesagt, hey, das war ein Witz. Das ist das Mädchen, mit dem du jetzt... Das ist das Mädchen, Und dann haben wir uns immer wieder gemeldet und dann hat sich Vertrauen aufgebaut. Sie hat erst gedacht, ich bin ein Freund von ihrem Ex-Freund und so. Und sie hat mir nicht geglaubt und so. Und dann hat sich was ergeben. Wir haben uns verliebt in die Stimme. Wir haben uns geschrieben und... Darf ich mal unterbrechen? Ja. Ich würde dich gerne fragen, ob du den Eindruck hast für dich, dass du dich gar nicht auf dieses Mädchen richtig einlassen kannst, weil die Schuld und die tote Freundin so sehr noch in dir präsent ist. Nein, das nicht mehr, weil ich hab's einmal, wenn wir fast auseinandergekommen waren, wir kennen uns jetzt über 6 Wochen und... Eigentlich müsstest du dich doch sehr freuen, dass du jetzt nach 3 Jahren... Aber ich kann einfach nicht vorstellen, dass mich einer lieben kann, weil ich einfach zu schuld daran an dem dran bin. Und ich mache mich einfach runter. Und das kann sie auch nicht verstehen, dass ich mich immer so runtermache und so. Thomas, du hast in all diesen Jahren, ich gehe davon aus, aber ich frage dich trotzdem nochmal, nie mit einem Psychologen mal geredet, ne? Nein. Warum eigentlich nicht? Weil er mir nicht helfen kann, weil mir niemand helfen kann. Ach, Thomas, woher weißt du das? Weil ich davon wirklich nichts halte. Ach, so kann man das doch nicht so allgemein pauschal sagen. Guck mal, du hast dich ja hier bei mir jetzt auch gemeldet. Ich bin kein Psychologe. Ja, nur, aber weil ich einfach nicht mehr weiter weiß, weil ich einfach jetzt mir wieder alles kaputt mache. Ich denke, dass ich mir wieder alles kaputt mache. Und deshalb sage ich dir jetzt, obwohl ich auch, wenn du diese Sendung manchmal siehst, weißt du es vielleicht sogar, auch eine sehr kritische Meinung gegenüber Psychologen habe. Und da gibt es viele Quacksalber. aber es gibt auch verdammt gute darunter. Und wenn du da einen fändest, dem du vertraust, wäre das, glaube ich, für dich äußerst hilfreich, Thomas. Weil du drehst dich im Kreis, du kommst nicht alleine raus, wenn du 3 Jahre dich so sehr in dich verbissen hast und jetzt sogar Gefahr läufst, ein neues Glück gar nicht leben zu können, brauchst du professionelle Hilfe von außen, glaubst du mir? Nein, nicht bei mir ist einfach der Fehler, dass ich glaube, dass man mich lieben kann. Ja, aber ich glaube, dass man dich lieben kann. Wir unterhalten uns gerade knapp 10 Minuten. Ich schmier dir jetzt keinen Honig um die Nase, wirklich nicht. Ich finde dich erstmal einen sehr soliden, sympathischen jungen Mann, ehrlich. Und ich glaube, dass man dich sehr wohl sehr lieben kann. Aber dass du da so von überzeugt bist, hat eben mit diesem Unglück zu tun, vielleicht mit deiner Vergangenheit, wie du es gerade angedeutet hast. Und da muss jemand anderes, Neutrales von außen ran und sich mit dir beschäftigen. Ja, aber ich muss dir das so erklären. Dieses Mädchen, sie kennt mich nicht vom Aussehen. Ich muss das noch zu Ende bringen, bitte. Weil das Mädchen, wir haben uns immer wieder gemeldet und geschrieben, bei uns was aufgebaut. Sie hat mich zum ersten Mal, mein Herz hat sie gesehen. Sie hat mein Herz gesehen. Sie hat mich geliebt. Sie liebt mich. Ich glaube, dass sie mich liebt. Ja. Ich weiß es nicht. Ich muss das ein bisschen ausholen, weil es wirklich wie ein Märchen ist. Wir sind ein Märchen, weil es einfach zu schön ist. Und ich will das, ich denke, dass es gar nicht gut gehen kann, weil es zu schön ist, weil einfach alles perfekt ist. Ich habe totale Angst davor, dass wieder alles kaputt geht. Und dann mache ich es mir lieber selber kaputt. Nein, so darfst du da nicht rangehen. Verdammt nochmal. Sag mir bitte, warum ihr euch noch nicht gesehen habt. Aber ich muss das nochmal sagen. Sie hat meine Wärme gespürt und mein Gefühl. Sie hat mich gespürt. Jedes Mädchen ist in mein Aussehen verliebt. Mhm. Oder in das verliebt, ja, weil ich einfach, ja, ich habe jetzt auch wieder trainiert. Ich bin jetzt wieder ein bisschen besser. Mhm. Ich bin in gut in Form, aber und so. Aber es ist egal. Jedes Mädchen geht vom Äußerlichen aus. Aber sie, sie versteht mein Gefühl. Ich habe viel Gefühl, sehr viel Gefühl. Ja. Ich weine viel, tue ich nicht mehr, aber jetzt, sag mir mal bitte, ich bitte fasse das nicht aus Unhöflichkeit auf, dass ich jetzt immer ein bisschen dazwischen frage, weil wir schon ziemlich lange reden. Ich möchte aber das auch noch ganz klar verstehen. Warum hast du dieses Mädchen noch nicht gesehen? Ja, muss ich jetzt erklären, weil es wirklich alles so kurios ist. Sie war in der Türkei im Urlaub und darum würde ich jetzt nicht reden, weil ihr was Schlimmes passiert ist. Und ja, dann, wir haben uns am 13.11. abgemacht, dass wir uns treffen. Also jetzt am Samstag. Den nächsten Samstag. Und dann wollten wir uns treffen. Da ist ihr was Schlimmes passiert. Und ich bin am Samstag, letzten Samstag runtergefahren nach Hannover. Ich wohne am Bodensee. Mhm. Nur für sie da zu sein. Ich bin am Samstag hochgefahren, weil ich einfach für sie da sein musste. Ich musste für sie da sein. Ich wollte erst noch zum Friseur gehen und das machen und selber machen, dass ich einfach perfekt bin, dass ich ihr vom Äußerlichen aufgefallen und so. So ein Typ bin ich einfach, der wo einfach viel darauf Wert legt. Aber ich bin einfach runtergefahren, nur für sie da zu sein. Dann war sie nicht da. Ich rede jetzt ein bisschen schneller. Ich schlage mal Folgendes vor, sonst werden wir wirklich zu lang. Ich muss es noch zu Ende bringen. Dann haben wir am Samstag, dann ist es nicht zustande gekommen, aber dann haben wir uns gesehen, um 23.32 Uhr am Sonntag. Und wir haben bis 6.30 Uhr geredet und wir haben uns ineinander, glaub, verliebt. Ich weiß nicht, ob sie mich liebt. Ich kann es nicht sagen. Ich will es nicht sagen, weil ich Angst habe. Auf jeden Fall ist da irgendwas Gutes in der Luft. Ja, und ich. Und ja, das wollen wir mal festhalten. Nee, pass auf, jetzt machen wir mal einen Punkt. Da ist was Gutes in der Luft und ich möchte sehr gerne, dass du dir das nicht kaputt machst. Ja. Du weißt wahrscheinlich, dass ich hier im Hintergrund immer mit Psychologen zusammenarbeite. Ja. Und das sind Leute, die genießen mein 1000%iges Vertrauen. Das sind keine Quacksalber, das sind richtig gute Leute. Das ist heute Nacht Elke. Mhm. Ich möchte, dass du mit der Elke jetzt noch ein paar Worte sprichst und dich von der Elke beraten lässt, was du in deiner Situation vielleicht noch weiter tun kannst, was sinnvoll ist für dich. Würdest du das machen? Geh doch bitte darauf zumindest ein. Ja. Du hast überhaupt nichts zu verlieren, Thomas, mach es doch. Würde ich machen, aber darf ich noch eins sagen? Ja. Nur 30 Sekunden. Ich wollte Sandra sagen, also meinem Schatz, dass ich sie über alles liebe und dass mir alles so furchtbar leid tut, was hier passiert ist und dass ich für sie da sein will und dass ich sie furchtbar liebe und dass sie das Wichtigste in meinem ganzen Leben ist, dass sie einfach der Sinn in meinem Leben wieder ist. Ich merke wieder, dass ein Stern leuchtet. Sie ist mein Stern, der einfach für mich da ist. Und wir wollen hoffen, dass der Stern noch ganz lange leuchtet, Thomas. Ja, und ich will, dass sie mir bitte verzeiht, wenn sie wird es jetzt nicht hören, weil sie schon schläft. Mhm. Und weil wir uns vorher gestritten, weil wir uns gemeldet haben, mhm, und das alles schon fast auseinander, okay, ist und dass ich schuld bin, aber ich will, dass sie mir nochmal verzeiht, dass wir zusammenkommen. Okay. Jetzt leg du mal bitte auf und die Elke ruft dich sofort an. Okay. Alles klar. Alles Gute, Thomas. Danke. Tschüss. Tschüss. Unser Thema heute Nacht heißt: Ich bin schuld an deinem Schicksal. Wer von euch fühlt sich da angesprochen? Wer ist schuld am Schicksal eines anderen Menschen? Wer von euch trägt wirklich große Schuld? Wer von euch hat ein sehr, sehr großes, schlechtes Gewissen und sagt, wenn ich das bloß nicht so gemacht hätte, dann ging es der Person heute anders und vielleicht besser. Und wenn ihr mir darüber erzählen wollt, dann könnt ihr das machen unter 0800 5678 111, eine kostenfreie Telefonnummer. Oder ihr könnt auch faxen unter 0800 5678 110. Jetzt begrüße ich ebenfalls 22 Jahre alt Markus. Und Markus, ja, Markus, genau. Ja, hi Domian. Hallo Markus. Ich habe einen ziemlich, großen Schicksal auf mich zu lasten, denke ich mal. Ich denke mal, ich habe jemanden absichtlich mit HIV-positiv angesteckt. Du hast absichtlich mit jemandem mit HIV-positiv angesteckt? Ja, ich denke schon, ja. Warum denkst du das? Ja, also ich bin schwul. Mhm. Du bist positiv? Ich bin positiv. Ja. Und ich war in meiner Szene-Kneipe, hab da jemanden kennengelernt. Mhm. Ja, und es kam dann halt, es geht ja unheimlich schnell in der Szene. Ich denke mal, das weißt du auch ein bisschen. Das Kennenlernen, das Anmachen, das ist ja, das und es geht auch relativ schnell weiter. Ja. Und wie gesagt, ich bin dann mit dem nach Hause gefahren und er hat mich gefragt, bist du HIV-positiv oder hast du AIDS? Und dann habe ich gesagt, ich wusste es. Und ich habe gesagt, nein, ich bin es nicht. Und ich habe mit ihm ungeschützt Geschlechtsverkehr gehabt. Mhm. Wann war das? Bitte? Wann war das? Das war ungefähr so vom halben Jahr. Mhm. Hast du mit dem Mann nochmal Kontakt gehabt? Ja, wir haben länger kontaktiert, aber jetzt haben wir uns eigentlich so außer Augen verloren. Du hast nie mit ihm darüber gesprochen? Nein, ich habe es ihm sofort nicht gesagt. Warum hast du das gemacht? Warum hast du ihm nicht die Wahrheit gesagt? Weil ich war ja auch nie HIV-positiv geboren, verstehst du? Und ich habe auch mit einem geschlafen, der immer zu mir gesagt hat, nee, ich habe kein AIDS. Ich bin nicht HIV-positiv. Ja, na und? Na und? Ja, und er hat mich auch angesteckt. Ja, ja, ich sage weiter, na und? Ja. Nicht na und, dass du angesteckt wirst, ist schlimm genug, aber man darf dann das doch nicht genauso weitermachen, ausführen. Nee, das ist richtig. Aber ich habe, wie gesagt, ich habe Hass darauf gehabt und ich habe gesagt, irgendwie... Du hast doch jetzt einen Menschen eventuell geschadet, der... Ja, und ich war nicht der Einzige, mit dem ich es gemacht habe. Mhm. Mhm. Wie viel noch? Ich denke mal 10. Boah, Markus, mir kommt's hoch, was du da erzählst. Mir kommt's hoch. Da kriege ich wirklich den Oberhals, was du erzählst. Ja, natürlich. Ich kann mir das vorstellen. Und mittlerweile bereue ich das auch. Und ja, das... Du bist unter anderem, vielleicht unter Umständen, vielleicht wirklich schuld an einem sehr, sehr schweren Schicksal eines oder mehrerer Menschen. Ja, natürlich. Und nur weil du, Idiot, Rache üben willst, was man emotional nachvollziehen kann, aber du übst nicht Rache an dem, der es dir angetan hat, sondern an vollkommen unschuldigen Leuten. Ja, natürlich. Ja, das ist mit das Feigste und Mieseste, was man überhaupt sich vorstellen kann, verdammt nochmal. Dafür gehörst du eigentlich hinter Gitter. Ja, ja, natürlich. Aber wie gesagt, man hat es mir auch angetan, das hat aber ein Das ist Aspekt. Nicht, ja, das ist schlimm genug, Markus, aber das ist keine Rechtfertigung, keine Entschuldigung für dein Verhalten. Mhm. Nee, natürlich nicht, aber wie gesagt, was ich eigentlich fragen will, was würdest du machen? Würdest du mit dem darüber reden? Ja, natürlich, natürlich. Ja, natürlich, dass er einen Test mal machen sollte. Ja, natürlich. Du hast mit mehreren, sagst du. Hast du denn, weißt du, kennst du all die Leute? Hast du von allen Leuten Telefonnummern? Ja, natürlich kenne ich alle Leute. Ist alles der gleiche Club, wo ich da verkehrt habe. Mhm. Das musst du denen sagen. Das musst du denen sagen und du musst damit rechnen, dass du eine Anzeige an den Hals kriegst oder müsstest sogar dich selbst anzeigen, um denen zuvorzukommen. Das ist so mies, was du da gemacht hast. Ja, natürlich dumm, ja. Vor allen Dingen, wenn das vorher noch besprochen worden ist. Ich meine, generell ist es schon blöd, auch für den anderen, dass sie sich überhaupt auf ungeschützten Geschlechtsverkehr haben eingelassen. Insofern tragen die anderen auch eine Schuld. Wir wollen sie nicht ganz freisprechen. Mhm. Ne? Also auch wenn einer sagt, nein, es ist alles in Ordnung, nimmt man verdammt nochmal die Gummis. Ne? Ja, natürlich dumm, ja, aber du musst das so... Gut, ich sag mal so, es tut mir ja im Prinzip nur für den einen halt, weil die anderen haben mich eh nicht gefragt und die wollten eh nur ungeschützten Verkehr haben, verstehst du? Hm. Und deswegen im Prinzip fühle ich mich da gar nicht schuldig. Ich meine, ich hätte es denen vielleicht sagen können, aber vielleicht waren die ja selber positiv, verstehst du? Hm. Und wenn die mich nicht fragen... Doch, ja, aber die Schuld trägst du allemal, Markus. Du musst von dir aus auch darauf bestehen, dass du mit Gummis vögelst. Ja, natürlich. Punkt. Und da gibt es keine Diskussion drüber. Und wenn die sagen, ich will es nicht, dann sagst du, ich will es aber. Ja, natürlich. Wie gesagt, und ich bereue es auch heute. Ich habe es auch im Vorgespräch schon gesagt. Also, es tut mir sowas von leid. Und ich würde es nicht mehr tun. Nur, es tut mir bei der einen Person halt wirklich so leid. Du, dann setz dich mit dieser... Ich weiß nicht, wie ich es ihm sagen soll. So, wie du es mir auch gesagt hast. Ja. Indem du es ganz normal aussprichst. Das ist natürlich die Hölle, das auszusprechen. So, aber anders geht's ja nicht. Wie willst du es denn anders ihm beibringen? Willst du es ihm in Geschenkpapier einwickeln, das Geständnis oder was? Nee, natürlich nicht. Nee. Ist denn das bei dir auch so, dass in den letzten Wochen oder so das schlechte Gewissen auch immer stärker wurde? Ja, es war am Anfang war es kein schlechtes Gewissen. Da habe ich gesagt, mein Gott, was tust du? Warum soll ich den Leuten im Prinzip das antun, was dir angetan worden ist? So, und dann habe ich darüber nachgedacht. Und jedes Mal, wenn ich ihn sehe, kann ich ihm gar nicht mehr richtig ins Gesicht gucken. Also da bin ich ehrlich, also ich stehe vor ihm und ich weiß nicht, ich kann nichts dazu sagen. Es tut mir so leid, aber ich habe den Mumm irgendwie nicht gehabt, ihm es zu sagen. Verstehst du? Aber du hast, das Wasser steht ja bis zum Hals, dass du hier schon anrufst, ne? Und es mir und auch in aller Öffentlichkeit erzählst. Ja, natürlich. Ja, ich weiß, was du zu tun hast und ich hoffe, dass du das auch tust, Markus. Ja, also ich werde auf jeden Fall nie wieder ungeschützt verkehrt fahren. Davon gehe ich nun hoffentlich hundertprozentig aus, aber ich meine auch, was jetzt dein Verhalten gegenüber diesem Mann oder diesen anderen Menschen betrifft. Ja, natürlich war verkehrt. Nein, du musst jetzt Kontakt aufnehmen, Mensch. Ja, natürlich, ich muss den Leuten das sagen, das ist richtig. Ich muss es ihnen sagen, das ist richtig. Aber wie gesagt, es ist ein schweres Stück Arbeit für mich. Ist ein schweres Stück Arbeit, aber du bist selbst schuld und du hast dich selbst reingeritten. Ja, natürlich. Ne? Und man kann deine emotionale Situation vielleicht damals verstehen. Ja, natürlich. Aber alles, was man verstehen kann, ist noch kein Grund, dass man das rechtfertigt und letztendlich sogar verteidigt. Nee, natürlich, das ist richtig. Naja gut, wie gesagt, es tut mir sehr leid, aber ich wollte auch von dir mal einen Rat sagen, aber es ist wirklich so, besser als ich sag's allen, ne? Das ist meine ganz klare Meinung, Markus. Ganz klar, ganz klar. Okay. Vielleicht, wir wollen es hoffen, vielleicht ist es ja gut gegangen. Kann ja sein. Ja gut, ich meine... Es ist ja nicht bei allen bis zum Ende gekommen. Ja, vielleicht ist wirklich gar nichts geschehen. Und das ist natürlich dann auch für dich eine gewisse Entlastung, wenn du das erfahren würdest. Ich sag mal so, es ist für mich wirklich eine Belastung im Moment. Ja klar, aber das wird immer schlimmer, garantiere ich dir, wenn du den Mund hältst. Ja, ich habe Leben auf einem gewissen Fall. Und das ist das Problem. Wir sind uns einig und klar, ne? Ja, natürlich, ich denke schon. Dann leg mal los. Alles klar, du Mann. Wiederhören, Markus. Ich bedanke mich. Ja, wiederhören, Markus. Tschüss. Manuel, 25 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Du bist auch an einem Schicksal schuld. Ja, so ungefähr kann man das sagen. Nämlich? Also es geht darum, ich habe meine Freundin mehr oder weniger auf Drogen gebracht. So. Wie kam es dazu? Ja, sie war bei mir auf Urlaub gewesen und wir haben ein bisschen getrunken und so weiter und so fort, wie das halt so ist, wenn man so Wochenende zusammen ist. Ja, und dann habe ich sie mit zu meinen Kollegen genommen und wir sind eigentlich immer alle so gut fleißig am Kiffen. Ja, und dabei ist es nicht geblieben so. Und dann irgendwo ist sie damit reingeschleddert und dann ist sie also zum falschen Kollegen gekommen und dadurch ist sie dann halt auf dieses falsche Zeug gekommen und ich kann darüber nicht mit meinen Eltern reden oder mit meinen Freunden. Moment, dabei ist es nicht geblieben. Heißt das, dass auch andere Drogen dann mit ins Spiel kommen? Ja, da waren noch mehrere Drogen mit ins Spiel. Welche denn? Ja, so Crack, Heroin. Crack? Pill, ja. Heroin. Ja. Also das war nicht gerade das Wahre so. Was hat sie denn genau konsumiert? Also sie hauptsächlich Kokain. Kokain auch noch, ne? Ja. Geht das bis heute? Ja, es geht immer noch so, ja. Hast du dich mit ihr darüber schon mal ausgetauscht? Ja, ich hatte mich mit ihr darüber unterhalten, aber sie sieht das irgendwo nicht ein, dass es scheiße ist, dass sie nur dafür ihr Geld ausgibt, weil dadurch hat sie auch ihre Lehrstelle verloren. Ja, und mittlerweile, ich weiß nicht mehr, was sie macht. Und es kann sein, dass sie jetzt irgendwo, was weiß ich, wo rumsteht und dafür das Schaffen tut oder so. Ich weiß nicht. Also der Kontakt ist gleich null im Moment. Na, der ist im Moment abgebrochen, weil ich wollte es auch nicht mehr, weil ich wollte mich davon distanzieren. Aber mir tut es irgendwo leid, dass ich sie selber persönlich mit in diese Sache hineingezogen habe. Hast du ihr das so auch gesagt, dass du dich schuldig siehst? Ja, das habe ich ihr gesagt. Ich wollte auch schon mit ihren Eltern darüber reden, weil die hat mich auch angerufen gehabt, hat mich gefragt, warum und weshalb sie so geworden ist und warum sie so anders geworden ist. Und nur ich wusste keine Antwort. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Hätte ich sagen sollen, ja, ich habe eure Tochter irgendwie dazu verleitet. Hast du, nochmal die Frage, hast du ihr gesagt, ich fühle mich schuldig daran, dass du jetzt in diese Szenerie so reingerutscht bist? Ja, das habe ich ihr auch gesagt. Wie hat sie darauf reagiert? Ja, sie hat mich einfach nur angeguckt und meinte irgendwie so einem komischen Lächeln im Gesicht, so, ja, du bist nicht daran schuld, ich wollte das ja selber und so, ich sag, pass auf, sag ich, sag, hätte ich dich in dieser Scheiße nicht reingezogen, dann wäre das gar nicht so weit gekommen. Jetzt nochmal, sie ist kokainabhängig. Ja. Das kostet eine irre Kohle, wenn man koksabhängig ist. Ja, doch. Und du vermutest, dass sie das Geld sich über Prostitution beschafft. Ja, das denke ich mir mal. Und es ist, weiß ich nicht, ein irres Gefühl irgendwie für mich selber, so, weil ich komme ja mit der ganzen Situation auch irgendwo nicht klar. Ne? Hast du sie denn persönlich auch so richtig verleitet, dir zu sagen, hier, komm, ich habe hier ein Näschen Koks, nimm das mal oder eine Spritze? Nein, ich persönlich nicht, sagen wir es mal so, mehr oder weniger ein paar Kollegen von mir. Also die haben das mal genommen so. Und wir haben mal gut in der Disco abgefädelt und dann ist das halt so. Also du meinst eher so, das Umfeld um dich herum hat sie dann mit reingezogen. Ja, genau. Ihr beide alleine saßt nicht zu Hause und du hast gesagt, hier Mädchen, guck mal, das ist geil, nimm das. Nein, um hier mit zu das würde ich niemals machen. Nee, ich frage das so detailliert, Manuel, weil dann stellt sich für mich schon die Situation schon ein bisschen anders dar. Ich denke gerade so, wenn du es nicht gewesen wärst oder eure Clique nicht gewesen wäre, vielleicht wäre es wirklich jemand anders gewesen, der sie da animiert hätte. Ja, das kann gut sein. Ja. Ich denke, sie scheint ja eine Veranlagung dafür zu haben und wer weiß, wie schnell das in einer anderen Konstellation genauso passiert wäre. Ich will dich da jetzt nicht völlig freisprechen, aber ich glaube, dass du, so wie du mir das jetzt geschildert hast, da keine Hauptschuld trägst. Nein, das wollte ich damit eigentlich mehr oder weniger auch nicht sagen. Und du tust halt leid, dass ich damit in diesen Kreis reingezogen habe bei mir. Darum geht es ja. Es geht ja nicht darum, dass ich schuld bin oder was. Es geht einfach nur darum, dass ich sie mit diesen Kreis schon reingebracht habe. Weil ich denke mir mal, wäre es in diesen Kreis nicht reingekommen, hätte es wahrscheinlich erst später oder gar nicht gemacht. Wer weiß. Wenn dir das so leid tut und dich das so beschäftigt, warum bist du denn dann nicht intensiver mit ihr beschäftigt und kümmerst dich um sie? Ich wollte mich um sie kümmern, bis ich von Kopf gestoßen wurde. Also sprich, sie hat mir dann reingehauen, ich brauche deine Hilfe nicht und so. Ich bin auch immer wieder hingefahren. Ich habe auch versucht, mit ihr zu reden. Sie machte die Tür nicht auf. Dann hält sie mir eine Knarre vor den Kopf. Ich meine, das ist gerade das Wahre. So. Das sind so Sachen. Aber dann kannst du auch nicht mehr machen. So sieht es nämlich aus. Ja, dann kannst du nicht mehr. Dann musst du das bedauern, was sich da für ein Schicksal entwickelt hat. Aber wenn du das auch schon alles ausprobiert hast, dann... Es ist ja tragisch, aber halt auch wahrscheinlich im Moment nicht weiter zu... Es sei denn, du nimmst vielleicht nochmal Kontakt mit den Eltern auf, dass die vielleicht... Ja, ich hatte ja versucht, mit ihren Eltern, mit ihr zu reden, dass sie vielleicht irgendwie... Also ich wollte das Gespräch anschneiden, dass sie vielleicht eine Therapie macht. Aber das war mir dann auch wieder zu blöd bei den Eltern, weil die wissen im Moment, also sag ich mal jetzt vielleicht, ich weiß es noch nicht, aber sie wissen gar nichts. Soweit ich das weiß. Und das soll eigentlich auch erstmal so bleiben, bis das wirklich eskaliert. Lebt sie denn noch zu Hause bei ihren Eltern? Sie lebt noch bei ihren Eltern, ja. Ja, wie alt ist sie? Sie ist 19. Also ich finde schon, dass man da eine moralische Verantwortung hat, die Eltern darauf hinzuweisen. Finde ich schon. Man wird das Mädchen nicht zwingen können zu einer Therapie. Das auf keinen Fall. Aber wer weiß, wie ist denn das Verhältnis zwischen ihr und den Eltern? Das Verhältnis ist eigentlich ganz gut zwischen Vielleicht findet ja die Mutter oder der Vater Zugang zu ihr. Und vielleicht ist das dann doch eine Chance, ihr irgendwie zu helfen. Also das würde ich schon an deiner Stelle nochmal versuchen. Ja, das würde ich schlecht, das vielleicht nicht, aber... Es ist riskant, aber vielleicht ist da eine Chance verborgen. Und man sollte dann ja nur wirklich auch alles versuchen, ehe sie noch weiter abgleitet auf die schiefe Bahn. Ja, das ist richtig, stimmt schon. Kannst du ja nochmal drüber nachdenken, du bist mehr involviert in das Ganze, vielleicht ob das klug wäre, das zu machen. Ich glaube ja. Ja, dann werde ich mir einen Ratschlag mal zu Herzen und das mal probieren. Manuel, alles Gute und viel Glück. Okay, vielen Dank. Okay, tschüss. Jetzt haben wir 1.29 Uhr und 50 Sekunden und jetzt machen wir eine kleine Pause. We'll be right back. 1.31 Uhr, hier ist Radio 1 live und das WDR Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht heißt unser Thema, ich bin schuld an deinem Schicksal. Wer von euch denkt so einen Satz, wer von euch ist in der Tat schuld am Schicksal eines anderen Menschen, vielleicht sogar an dramatischen Entwicklungen im Leben eines anderen Menschen? Wenn ihr mir davon erzählen wollt, Telefonnummer 0800 5678 111, kostenfrei, und die kostenfreie Faxnummer 0800 5678 110. Vicky ist dran und Vicky ist 16 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Vicky. An wessen Schicksal bist du schuld? An meinem Ex-Freund seinem Schicksal. Von dem Ex-Freund? Erzähl mal, was ist geschehen? Ja, also ich habe vor 1,5 Jahren habe ich den halt kennengelernt. Und dann war es halt so Liebe auf den ersten Blick. Dann waren wir 1 Jahr lang zusammen. Mhm. Dann habe ich einen neuen Jungen kennengelernt, der von mir halt ziemlich gut gefallen hat. Mhm. Na, hat sich mit dem was getan, dann hat uns, meine Freundin hat uns dann erwischt. Mhm. Obwohl du mit deinem Ex-Freund noch zusammen warst, hast du schon was mit dem anderen angefangen? Ja. Mhm. Ja. Und die hat es dann ihm erzählt, dann ist erstmal der Kontakt zwischen uns total abgebrochen. Mhm. Also Vertrauensbruch? Ja, wenn ich angerufen habe, hat er gleich wieder aufgelegt und er hat sich nicht bei mir gemeldet. Mhm. Und dann, nach einer Woche, habe ich dann von seiner Mutter erfahren, dass er sich mit Schlaftabletten umgebracht hat. Oh. Hat er irgendwas hinterlassen, einen Brief? Ja, bloß seiner Mutter, dass es ihm leid und dass es einfach nicht mehr alles gepackt hat. Meinst du, dass es hauptsächlich an euch lag, an der zerbrochenen Liebe? Ja, sagen wir so, ich kann mir was anderes nicht vorstellen. In der Schule, okay, in der Schule war er nicht so gut, aber... Du warst ja nur 1 Jahr mit ihm zusammen und hast ihn gut gekannt. Hat er denn sonst noch große Probleme? Hat er dir davon erzählt? Ja, erzählt hat er mir von gar nichts. Er hat bloß immer gesagt ein paar Mal, ja, wenn du Schluss machst, dann bringe ich mich um. Das hat er dir schon angedroht? Ja, quasi. Und deswegen habe ich mich halt nicht getraut, ihm zu erzählen, dass ich halt einen anderen kennengelernt habe. War denn eigentlich so deine Liebe zu ihm schon erloschen, so eigentlich tief in deinem Herzen, als du den anderen kennengelernt hast? Wenn du ganz ehrlich bist? Ja, wo ich ihn gerade kennengelernt habe, da noch nicht, aber dann habe ich ihn halt besser kennengelernt und dann sind halt für ihn die Gefühle hochgekommen. Mhm. Mhm. Was hat dich so an deinem Ex-Freund so vielleicht auch ein bisschen gestört oder irritiert? Warum hast du dich da nicht nur so ganz gut gefühlt? Kannst du das sagen? Ich weiß es nicht. Mhm. Mich hat es halt bloß mal fertig gemacht, weil ich habe das Gefühl gehabt, er will mich halt, sagen wir, erpressen, dass ich bei ihm bleib. Also Vicky, ich will dir mal sagen, wir wollen nicht schlecht über Tote reden, aber es ist ein junger Mann gewesen, er war wahrscheinlich in deinem Alter, ne? Ja, 2 Jahre älter. Naja, gut. Und da tut man oft Dinge, die halt nicht richtig sind. Das ist natürlich eine Form von Erpressung. Man darf nie jemandem sagen, hier, wenn ich nicht mehr mit dir zusammen sein kann, bringe ich mich um. Das ist ganz schlimm, dem anderen das anzutun. Man muss immer so viel Kraft haben, auch gehen zu können, auch wenn einem das Herz zerreißt. Insofern kann ich das schon gut verstehen, dass du dich da nie wohlgefühlt hast. Mit so einer Zange im Nacken lässt es sich nicht gut leben in einer Beziehung. Als du das dann erfahren hast, was ist denn da in dir vorgegangen überhaupt? Ich habe bloß noch gedacht, ja, dass ich jetzt dran schuld bin, halt, ich weiß nicht, direkt oder indirekt, ich weiß es nicht mehr genau. Hm. Aber... Wie lange liegt jetzt der Tod zurück, genau? Ein halbes Jahr ungefähr. Hm. Hat die Mutter von ihm oder die Eltern von ihm dir Schuld gegeben? Ja, seine Mutter. Die hat das gesagt? Ja, die hat so viertel halbes Jahr lang hat sie uns halt, mich und meine Eltern oder meine Mutter hat sie immer terrorisiert. Von wegen, ja, ich bin eine Mörderin und so. Da hat sie eine Nacht um 3 oder so hat sie immer angerufen. Mhm. Hast du denn mit der Frau auch selbst mal gesprochen? Mhm. Nein. Warst du auf der Beerdigung? Ja. Und da hast du sie ja gesehen, die Mutter, ne? Ja, da hat sie hat mich angeschrien, was ich da noch suche und so, und dass ich ihn ja eh auf dem Gewissen habe. Das hat sie während der Beerdigung gesagt? Ja. In der Leichenhalle? Oder wo? Ja, wo wir schon auf dem Friedhof waren. Mhm. Und wie hast du dich dann verhalten? Bist du weggegangen oder hast du noch was gesagt? Ja, ich habe gewartet, was meine Mutter sagt. Hm. Ach, die war mit? Ja, die war dabei, weil die hat ihn auch ziemlich gut gekannt. Und die hat halt bloß gemeint, dass wir jetzt erstmal gehen und dass man dann halt, wir waren danach, waren wir dann jeden Tag da. Mhm. Auf dem Friedhof? Ja. Mhm. Bist du jetzt mit dem neuen Jungen, den du kennengelernt hast, zusammen? Ja. Ja. Weiß der von, ja, wahrscheinlich ja, ne? Ja, der weiß davon. Mhm. Und was sagt deine Mutter zu dir? Wie stellt die ganze Situation so dar? Ja, die ist eigentlich voll okay. Sie sagt halt, dass ich nichts dafür kann und er kann mich ja nicht erpressen. Mhm. Mhm. Belastet das jetzt deine neue Beziehung auch sehr? Mhm. Bisschen vielleicht, aber... Mhm. Wie oft denkst du daran, was passiert ist? Ja, eigentlich jeden Tag. Mhm. Weißt du, Vicky, ich bin auch der Auffassung, dass es nicht deine Schuld ist und dass du nicht schuld an diesem schlimmen Unglück bist und an dem Schicksal. Ja, okay, aber deswegen habe ich so ziemlich meine ganzen Freunde verloren. Inwiefern? Ja, halt die meisten, mit denen ich befreundet war, waren seine Freunde. Mhm. Und die haben mich dann halt auch dafür verantwortlich gemacht. Heißt, ich habe jetzt bloß noch meinen neuen Freund und meine beste Freundin. Mhm. Das heißt, es kommt vor, dass du irgendwo draußen bist bei euch oder in der Schule und du dann auch dementsprechend angemacht wirst von den Leuten oder angemacht wurdest, dass die dir Vorwürfe gemacht haben? Ja, von ein paar kommt es jetzt noch. Mhm. Also du hast, jetzt muss ich dich nochmal fragen, wie lange lief das denn parallel, dein Ex-Freund und dieser Neue? Ja, nicht lang, 2 Tage oder so. 2 Tage nur. Mhm. Und dann hat uns halt noch meine Freundin Warst du denn schon innerlich so weit, dass du es ihm durchaus bald hättest sagen wollen? Ja. Mhm. Weil ich weiß selber, wie es ist, wenn man betrogen wird. Mich hat auch meine betrogen. Mhm. Man muss das natürlich sofort sagen. Aber es sind nur 2 Tage gewesen insofern. Ja. Und du hast die Angst auch noch gehabt, wenn er dir das immer so gesagt hat, ich bring mich um. Also Vicky, das ist sehr, sehr, sehr schlimm, alles, was da vorgefallen ist. Schlimm ist auch, dass die anderen Leute dir die Schuld zuweisen. Ich glaube, tragisch ist einfach das Leben und das Schicksal dieses Jungen, dass er sich das so zu Herzen genommen hat. Vielleicht hat er auch noch ganz andere Probleme gehabt, an die du auch gar nicht rangekommen bist. Das weiß man ja alles gar nicht. Wie war das denn familiär so in der Familie? Hat er da mal was erzählt? Ja, das Einzige, was ich weiß, dass er mit seiner Mutter ziemlich gutes Verhältnis hatte. Gutes. Von seinem Vater hat er nie was gesagt. Mm-hmm. Also da kann man ganz schwer drüber urteilen, was für Beweggründe diesen Jungen dazu geführt haben, das zu machen. Du bist nicht schuld, Vicky. Du bist nicht schuld, wirklich nicht. Das glaube mir, wenn ich das so, das ist meine Überzeugung. Ich würde dir das nicht so klar hier sagen, wenn ich nicht der Überzeugung wäre. Mhm. Das wird dir jetzt erstmal so vielleicht nicht sehr viel weiterhelfen, aber vielleicht doch ein bisschen, wenn jemand ganz Fremdes und Außenstehendes dir so sagt. Es ist super traurig alles und ganz tragisch und es gibt keine Worte dafür. Und dass die Mutter vielleicht durchgedreht ist, kann man ja auch vielleicht irgendwie noch verstehen. Aber du trägst keine Schuld. Ja, aber ich weiß ja nicht mal, wie ich damit umgehen soll, wenn mich dann immer blöd drauf anschwärzen. Das ist wirklich eine schwierige Situation. Und sich da immer wieder zu rechtfertigen, ist natürlich für auch ein 16-jähriges Mädchen sehr, sehr, sehr kompliziert, das ist mir klar. Wahrscheinlich, das musst du einfach jetzt aushalten. Es gibt da wahrscheinlich keine tolle Lösung. Solange du gehst noch zur Schule, ne? Ja. Ja. Wie lange noch, weißt du? Ja, 5 Jahre. Noch 5 Jahre? Ja, auf dem Gymnasium. Mhm. Ja, hast du denn schon mal überlegt, irgendwie einen Schulwechsel? Ja, wir wollten eigentlich mit meiner Mutter, mit meinem Bruder wollten wir wegziehen. Mhm. Deshalb? Ja. Ja. Also, das heißt dann, deine Mutter versteht das auch schon und ermisst das auch, wie schlimm das für dich ist. Ja. Ja. Wahrscheinlich ist das die richtige Lösung. Wahrscheinlich. Ja, okay, aber dann ist da wieder das Problem, dass ich dann wieder ganz neue Freunde finden muss und dann ist mein Freund wieder woanders. Mhm. Ja. Da weiß ich jetzt keine Lösung, Vicky. Ich glaube, dass deine Mutter das sicher schon gut im Blick hat, was ihr zu machen habt. Aber ich sage dir einfach nur aus meiner Einschätzung, aus meinem Herzen heraus, dass du dir zumindest kein schlechtes Gewissen machen brauchst. Alles andere, da kann ich dir nicht helfen. Das müsst ihr irgendwie sehen, wie ihr das regelt. Mhm. Aber vielleicht ist das ja auch schon ein bisschen was. Mhm. Alles Gute. Ja, danke. Tschüss, Vicky. Ja, tschüss. Tschüss. Es geht weiter mit Monika. Und Monika ist 41 Jahre alt. Schönen guten Morgen, Monika. Hallo. Du denkst auch, dass du schuld bist an Geschehnissen? Ja, ich denke mir, dass ich total schuld bin. Also wenn du mich nicht richtig hörst, ich spreche nicht so laut, weil ich nicht möchte, dass meine Familie wach wird. Ja. Weil ich mich eigentlich schäme dafür, dass ich so Hilfe brauche. Aber ich kann dich nicht so oft sehen, weil ich berufstätig bin. Und ich, wenn ich dich sehe, dann heute passt das Thema so zu den Geschehnissen von heute. So, ich habe da schon kurz angedeutet, ich habe zwei Töchter, 22. Die eine wird 22 jetzt. Nächste Woche und eine 18-jährige Tochter. Ich habe mit 19 Jahren meine erste Tochter bekommen, habe einen Siziliner geheiratet, habe gedacht, das Glück auf Erden zu haben, nachdem mein Kind da so unwahrscheinlich mies gelaufen ist. Naja, auf jeden Fall wurde dann meine bald 22-jährige Tochter damals mit 4 Jahren von dem Vater meines Ex-Mannes sexuell missbraucht. Ich denke mir, Gott sei Dank hatten wir ein gutes Verhältnis zu meiner Tochter, dass sie mir also rechtzeitig Bescheid gesagt hat, bevor es überhaupt zu dem Schlimmsten gekommen ist. Aber das, was er mit ihr angetan hat, war schon so grausam genug. Ich habe das damals so voll, dass meine Tochter mir das sagte an einem Sonntag, nachdem er mit ihr im Schwimmbad war. Als sie mir das erzählte, habe ich sofort eine Anzeige erstattet. Sie wurde ärztlich untersucht. Es ist alles ziemlich schief gelaufen, weil ich habe sie erstmal von männlichen Polizisten abhören lassen und. Ich war so naiv und dumm und habe von meinem Ex-Mann keine Unterstützung gehabt. Ja, wo meine Schuld ist, ist einfach so, weil meine Tochter, ich habe das heute noch so festgestellt, sie knackt heute noch dran. Ich habe auch sehr viel Hass gegen diesen Typen, weil... ist der denn angezeigt worden damals? Der ist angezeigt worden, saß eine Nacht im U-Haft, hat dann Schiss bekommen, ist geständig gewesen und weil man in eine andere Geschichte mit seiner Nichte, die er unter Drogen gesetzt hat und auch vergewaltigt hat, nicht nachweisen konnte, sie ist dann nach Sizilien geflüchtet, aus Schamgefühl. Hat man mir geraten, meine Tochter nicht zu Gericht zu schleppen. Er ist geständig, er musste 2000 Mark irgendwann eine Behindertenwerkstatt bezahlen. Und damit war für ihn die Geschichte erledigt. Wie hast du dich denn dann um deine Tochter gekümmert? Ich meine, das wäre ein sehr kleines Kind. Da musste man ja wahrscheinlich mit sehr, sehr viel Fingerspitzengefühl rangehen. Ja, ich denke mal einfach, ich bin mit sehr, ich bin falsch dran gegangen. Also ich hatte dann schon die zweite Tochter, die dann auch noch klein war. Ich denke mal, ich habe verzweifelt darauf reagiert. Ich hätte mich viel, viel mehr intensiver um sie kümmern müssen. Ich habe dann natürlich sofort eine Psychologin eingeschaltet. Da waren wir auch 25 Mal. Ich habe aber, muss ich dazu sagen, einen sehr, einen sehr unkultivierten, primitiven Ex-Mann gehabt, der dann irgendwann mal nach 25 Stunden Psychologie meinte, jetzt reicht es endlich, ne? Sie müsste das eigentlich jetzt schon gerallt haben und er hat keine Lust mehr, Sprit auszugeben, ne? Dass ich mal dahin fahren musste. Nun ist die Tochter heute 22 Jahre alt. Die wird nächste Woche 22, ja. Und unser Thema heißt ja, ich bin schuld an deinem Schicksal. Was meinst du denn, wie schwer trägt denn deine Tochter an diesen Vorkommnissen heute auch noch? Schwer. Sie ist jetzt in die gleiche Stadt wieder zurückgezogen. Ich möchte sie nicht nennen, weil ich Angst habe, ihre Anonymität einfach preiszugeben. Sie hat aber übrigens irgendwann mal mit dir über dieses Problem gesprochen. Vor einigen Monaten. Deswegen weiß ich, dass sie sehr verzweifelt ist. Sie ist in der gleichen Stadt wieder zurückgezogen, die 3 Kilometer entfernt ist im Ruhrgebiet und sogar in der gleichen Straße. Ich weiß nicht, warum sie das gemacht hat. Also es hat sich ergeben, diese Wohnung, aber dieser Hund wohnt einfach ein paar Häuser weiter und er begegnet ihr einfach. Das ist ja schon sehr sonderbar, dass sie freiwillig dahin zieht. Ne? Ja, sie wollte immer, weil sie hat also den Hund, den ich ihr damals geschenkt habe, als Seelentröster, sie hat ihn mitgenommen. Und sie wollte immer in der Nähe vom Park wohnen. Sie hat sich eigentlich dafür entschieden, in einer gehobenen Gegend zu wohnen, wo ein Park ist, wo sie mit dem Hund ausgehen kann. Ich habe einfach Angst gehabt vor diesen Begegnungen. Und jetzt einmal hätte sie ihn fast umgefahren. Sie ist sehr voller Hass gegen ihn. Heute hat sie ihn im Geschäft mit der Schwester, sie ist ihm begegnet. Er hat sich mit irgendeiner Frau unterhalten und da hat sie einfach gesagt, ob sie wüsste, dass diese Frau sich mit dem Kinderschänder unterhält. Oh, der ist aber noch sehr, sehr, sehr viel. Und hat ihm ins Gesicht gespuckt. Oh. Dieses Schwein wollte zurückspucken. Ich war nicht dabei. Ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte. Sag mal, Monika, welche Vorwürfe machst du dir konkret? Oder welchen Vorwurf? Ich mache mir den Vorwurf, dass ich es nicht gemerkt habe. Dass ich es nicht sofort gemerkt habe, weil ich eigentlich hätte wissen müssen, durch diesen Vorfall, durch diese Nichte, er hat meine Nichte unter Drogen, auch vergewaltigt, sie hat es erzählt, keiner hat es ihr geglaubt. Nun ist es passiert. Machst du dir auch Vorwürfe, was die Jahre danach betrifft? Ja, ich mache mir Vorwürfe, dass ich mich nicht sofort von meinem Ex-Mann getrennt habe, weil mein Ex-Mann hat nie zu dieser Sache gestanden. Mhm. Er hat sogar letztes Jahr geheiratet und hat seine Kinder ausgeladen und hat diesen Kinderschänder vorgezogen, zur Hochzeit einzuladen. Mhm. Das war wieder ein niederschmetternder Schlag gegen die Kinder. Weil er sie natürlich, zwischen, ja, natürlich. Jetzt ist natürlich die entscheidende Frage, was bezweckt deine Tochter auch damit, zum Beispiel, dass sie in die Gegend von dem Täter gezogen ist, dass sie ihnen ständig über den Weg läuft. Ich habe Angst, dass sie sich unglücklich macht, dass sie so viel Hass und Rache in sich hat. Der 70, dieses Schwein, und der begegnet uns, und der macht nie keine Anstrengung, aus dem Weg zu gehen. Sie ist im Moment in gar keiner Betreuung irgendwo. Nein. Meine Tochter ist wirklich sehr hochintelligent, sehr sozial eingestellt. Ich habe mir wirklich sehr viel Mühe gemacht. Ich mache mir auch Sorgen, nach dem, was du mir jetzt erzählt hast. Ich weiß nicht, ob sie bei allem jetzt subjektiven Verständnis, was in ihr vorgeht, ob sie nicht drauf und dran ist, einen Fehler zu begehen. Ja, ich habe Angst. Sie ist zugänglich. Du kannst mit ihr nach wie vor gut reden. Ich kann mit ihr reden, ja. Sie hat auch einen Freund, mit dem sie redet ganz offen über dieses Problem. Also sie ist könntest du sie denn bewegen, dass sie jetzt, obwohl so viele Jahre vergangen sind, aber alles scheint ja in ihr noch sehr präsent zu sein, dass sie doch auch nochmal zu professioneller Hilfe greift? Weißt du, Dominik, ich habe ihr das schon so oft angesprochen, dass sie das machen sollte. Und sie hat sich auch das Protokoll damals auch von ihren Dokumentationen damals durchgelesen. Und ich weiß nicht, was in ihr so vorgeht. Sie schämt sich, mit mir darüber zu sprechen. Mit ihrer Schwester heute hat sie gesagt, ich habe heute, als ich dieses Schwein gesehen habe, ist mir eingefallen, was er mit mir im Keller gemacht hat. Also ich merke einfach, ich habe Angst. Monika, ich bin, das weißt du, kein Psychologe. Ich weiß das nicht. Und in diesem Fall bin ich jetzt wirklich sehr überfordert, wie man klug an einen solchen Menschen herankommt. Und ich glaube, du solltest es versuchen, richtig an deine Tochter heranzukommen. Deswegen möchte ich unbedingt, dass du mit meiner Psychologin jetzt redest. Okay. Dass die Elke dir vielleicht ein paar Tipps geben kann, wie sie erreichbar ist. Darum geht es ja, ne? Ja, weil ich möchte nicht, dass sie sich noch mehr unglücklich macht, weil ihr Leben ist schon geprägt durch Entschuldigung, diese Wörter ausdrücken, aber es ist für mich ein Schweinehund. Ich hoffe nur, dass er irgendwann mal stirbt und aus unserem Leben verschwindet. Und wie man diesen Schmerz, den ihr Vater ihr noch zugefügt, indem er ja sagt, ja, sie müsste jetzt endlich mal aufhören, sich Gedanken drüber zu machen. Sie sind so viele Jahre schon drüber weg und hat sich von dem Kind abgewandt. Das ist ein doppelter Schmerz. Ich denke mir, dass ihr Hass und ihre Rache und ihr Schmerz so unterschwellig ist, dass sie das gar nicht mitkriegt. Und wie gesagt, der 70, der braucht ja nur irgendwann mal sich zu erschrecken, eine Herzattacke zu krepieren, dann kommt mein Kind auch noch im Gefängnis. Also, du legst bitte auf und wirst von uns gleich zurückgerufen, von der Elke. Okay, ich nehme alles Gute, Monika. Auf, ja, okay. Tschüss. Tschüss, Monika. Jasmin ist am Telefon. Jasmin ist 18 Jahre, guten Morgen. Guten Morgen. Jasmin, an welchem Schicksal bist du schuld? An dem Schicksal von meinem Freund. Was ist passiert? Das ist eine längere Geschichte. Er war auch schon ziemlich lang zusammen. Und er wollte sich dann von mir trennen. Und da habe ich mich absichtlich von ihm schwängern gelassen. Wie lange wart ihr zusammen? Jetzt sind wir 24, also zwei Jahre. Zwei Jahre. Ja. Und du bist jetzt auch schwanger? Ja. Ja, in wie viel Monat? Im sechsten. Im sechsten. Und quasi um ihn zu halten, hast du dich von ihm schwängern lassen? Du hast ihn also nach Strich und Faden betrogen. Ja. Weiß er das? Nein. Ihr seid aber noch zusammen jetzt. Ja, ich habe gewusst, wenn sowas ist, dass er dann bleibt. Bitte? Ich habe nicht verstanden. Ich habe gewusst, wenn sowas passiert, dass er dann bei mir bleibt, dass es geht. Wie ist denn jetzt eure Stimmung miteinander, seitdem er weiß, dass du schwanger bist? Nicht so gut. Also es hat sich eigentlich nicht so entwickelt, wie ich mir das vorgestellt habe. Am Anfang wollte er mich sogar dazu treiben, dass ich zum Arzt gehe und es abtreiben lasse. Und ich denke, ich bin ja auch irgendwie jetzt schuld am Schicksal von meinem Kind. Ich denke, das Kind kriegt das ja jetzt auch schon mit und wird es auch später mitkriegen. Ja, das ist so. Das stimmt, ja. Weswegen habt ihr euch denn eigentlich auseinandergelebt? Es ist halt, er hat einen anderen Freundeskreis wie ich. Er geht halt gern sonst wechseln und diskutiere und trinkt sehr viel und ich mag das dann halt nicht so, wenn er so viel trinkt. Dann sage ich, als jetzt hier der Ofen ist, ist jetzt gut oder so. Und er macht dann aber trotzdem weiter. Oder er sagt, er kommt und kommt dann doch nicht. Oder er ist unpünktlich oder sowas. Und dann haben wir uns halt immer gestritten. Da ist er dann, na gut, dann gehe ich halt zu meinem Freund. Und da war er dann auch nochmal ein paar Minuten später, war er dann schon wieder weg. Also ist ihm das alles irgendwie auf die Nerven gegangen und seine Liebe für dich gab es dann irgendwann nicht mehr. Nee, ich denke, das ist das Problem, weil ich sehr besitzergreifend bin und ihn halt dann so festgehalten, irgendwie keinen Freiraum gelassen haben. So, ich bin die Nummer eins und alles andere ist egal. Immerhin hast du dieses diese Einsicht, ne, dass du das so klar formulierst. Ja, vielleicht nur ein bisschen spät. Bisschen spät, ja. Also ich finde das auch sehr schlimm, was du gemacht hast. Sehr schlimm. Ich finde das sehr schlimm. Ich bin echt am Überlegen, ob ich vielleicht das Kind zur Adoption freigeben soll oder so. Aber ich denke, wenn ich nur daran denke, kommen mir schon die Tränen. Ich denke, das ist Teil von mir, ne? Nein, weißt du, du hast jetzt sehr, sehr, du hast was sehr Schlimmes gemacht, Jasmin. Jetzt muss man überlegen, das Beste aus der Situation zu machen. Nun, finde ich, solltest du auch Verantwortung zeigen und für das Kind da sein und eine tolle Mutter für das Kind sein und es nicht zur Adoption freigeben, bis es vielleicht irgendwann im Heim landet. Dann hast du dein ganzes Leben lang vielleicht das Gewissen. Dass du jetzt so gehandelt hast, ist schon schlimm genug. Aber nun mach es, soweit es irgend möglich ist, auch wieder gut und sei eine tolle Mutter. Und klammer nicht an diesen Freund. Wenn der nicht mehr möchte, dann lass ihn gehen. Lass ihn gehen. Ja gut, der macht mir halt immer zum Vorwurf, dass er noch so was wie ein Kind, wenn ich nicht schwanger wäre, dann wird das sowieso gehen. Dann sag ihm, dass das kein Grund sein darf, um zusammen zu sein. Weil die Beziehung, ich denke, die hat dann einfach keinen Wert. Ich denke, die Beziehung hat dann einfach keinen Wert. Ja, dann sag ihm das auch so. Sag ihm das ganz klar, dass du respektierst, dass es nicht mehr funktioniert. Und das Kind darf nicht die einzige Begründung dafür sein, dass ein Paar zusammen ist. Das kann nicht funktionieren. Biete ihm an, dass ihr vielleicht funktioniert es ja, dass ihr vielleicht ein ganz gutes, kumpelhaftes Verhältnis aufbauen könnt und dass ihr gemeinsam euch auch um das Kind kümmert. Das will er nicht. Das will er auf gar keinen Fall. Weil, wie wir uns ja damals trennen wollte, ich sagte, ja gut, dann können wir ja noch Freunde sind und so, macht dann, nee, da steht er nicht durch, wenn dann ein anderer Mann nicht küsse tut oder so, klar, das kann er überhaupt nicht halten. Kann man ja auch verstehen. Aber wenn erstmal das Kind da ist, denkt er vielleicht auch etwas anders und empfindet auch Vatergefühle und will auch das Beste für das Kind. Und das Beste für das Kind ist halt, wenn die Eltern sich einigermaßen verstehen. Aber ich kann dir wirklich nur raten, Jasmin, dass du jetzt mit offenen Karten spielst und ihm das auch vorschlägst, dass ihr euch trennt. Und behalte das... Leichter gesagt als getan. Ja, aber was hast du denn schon angerichtet, Mensch? So hält man noch keinen Menschen, keinen Mann. So kittet man noch keine Liebe, indem man einfach ein Kind... Das ist ja auch eine Form übelster Erpressung, was du da eingefädelt hast. Und du siehst ja, es funktioniert nicht. Es funktioniert überhaupt nicht. Okay. Jetzt musst du das auch wirklich ausbaden, was du da gemacht hast, Jasmin. Und ich hoffe sehr, dass du so eine Beziehung zu dem Kind bekommst in den nächsten Monaten, dass du es nicht adoptieren, zur Adoption freigeben wirst. Ja gut, es kann auch sein, dass er genau von mir verlangt, gibt es zur Adoption frei oder ich gehe. Das kann natürlich auch passieren. Wie, oder ich gehe? Er soll gehen. Das auch schon. Nein, er soll doch gehen. Ich meine ihn aber nicht verlieren. Ich meine unbedingt... Jasmin, wir reden jetzt im Kreis. Erst hast du ganz einsichtig... Das ist halt, das ist hier mein Problem. Ja, dann musst du dich auch ein bisschen disziplinieren, Mensch. Du, im Prinzip hast du doch alles klar vor Augen. Du hast es mir gerade erklärt. Und jetzt kommst du wieder an mit solchen Argumenten. Du bist eine alte Klammertante, weißt du das? Du klammerst wie ja, du klammerst wie bekloppt an einen Menschen und hast den Wahn, dadurch eine Liebe zu halten oder zu erzeugen. Das ist völliger Irrsinn. Dass das die Zeit ist, die wir mit halt jetzt zusammen sind. Ich denke, dass das einfach die Zeit ist. Wie die Zeit ist? Ich meine, 2 Jahre ist ziemlich lang. Ja. Ich meine, ich war 16, sogar 15, wie ich ihn kennengelernt habe. Mittlerweile bin ich 18. Ich denke, das ist doch die Zeit, denke ich einfach. Wie wir zusammen sind und ich denke, wir haben auch viel zusammen durchgemacht. Und ja, aber es ist doch tot, die ganze Geschichte. Es ist doch kein Gefühl mehr da. Sag ihm doch einfach mal, dass du dich von ihm trennen willst. Mal sehen, wie sich dann alles weiterentwickelt. Du hast durch diese Klammerei eh alles kaputt gemacht, habe ich den Eindruck. Das kann gut sein. Er hat halt viel von seinen Freunden verloren, weil er nur noch bei mir war. Mhm. Also Jasmin, ich habe dir ganz klar meine Meinung gesagt. Ganz, ganz eindeutig. Trenn dich von diesem Mann und hör die Klammerei auf. Und kümmere dich um dein Kind. Und sei eine ordentliche und vernünftige Mutter. Ja, vielleicht gesagt. Ja, das ist... Ich habe mir das, den Entschluss gefasst habe, ich gehe jetzt schwanger, mich einfach vorgestellt. Ne? Jetzt wäre ich das schwieriger, als ich mir das eigentlich vorgestellt habe. Ne? Ich habe so ein Kind, so ein bisschen wickeln und so, das wird schon so. Aber ich merke jetzt schon, dass es ziemlich Stress ist. Also ich habe das jetzt so daher gesagt. Ich habe es nicht daher gesagt. Ich habe gesagt, gib es nicht zur Adoption frei. Wenn du dieses Kind allerdings nicht liebst und es mit Widerwillen bei dir behältst, dann gib es zur Adoption frei. Dann hat es wahrscheinlich im Heim, hat es besser als bei dir. Aber darüber, ja, musst du dir, darüber musst du dir richtig gut klare Gedanken machen. Ich denke, mein Kind würde sich schon anständig kümmern und ich würde auch niemals meinem Freund sagen, du darfst das Kind nicht so oder so. Der kann jederzeit bei sein Kind, auf jeden Fall. Jasmin. Ich denke, das Recht hat er, meiner Meinung nach. Ich wünsche dir, dass du das Richtige sehr bald tust. Alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. Jetzt habe ich den Raimund noch dran und der ist 19 Jahre alt. Hallo. Hallo, hallo Domian. Hallo Raimund. Was ist bei dir passiert? Ja, also gestern Abend um 6 Uhr war ich mit ein paar Kollegen, also mit meinem Freund Markus und unseren Freundin in einem Heuballen, also das war überdacht, da stand Heuballen ungebündelt, also ein, das heißt... Ein Heuballen? Ja, also, also keine Folie drum. Mhm. Die waren da gestapelt, haben uns da ein bisschen gemütlich gemacht und dabei ist dann meine Jacke zwischen den Heuballen runtergefallen. Wer ist da runtergefallen? Die Jacke, meine Jacke. Deine Jacke? Mhm. Ja. Und ich hatte keinen Bock, die zu holen. Hab dann Markus gebeten. Markus ist dann runtergegangen, hat die Jacke geholt, hat dann unten, schätzen wir, Feuerzeug angemacht. Auf einmal schlugen dann Flammen oben raus und weil die Wände lang verbrannt, also er hat noch um Hilfe geschrien. Ich bin noch hingerannt, hab meinen Pullover mit dem Arm gebunden, versucht ihn rauszuziehen. Klappt aber nicht mehr. Das war gestern Abend? Gestern Abend. Dein Freund ist vor deinen Augen verbrannt? Vor meinen Augen verbrannt. Wir sind da losgerannt, haben die Feuerwehr geholt, Polizei, war alles da. Und dann haben sie heute, 20 nach 5, haben sie sein Skelett geborgen. Was hast du heute den ganzen Tag über getan? Also mit seinen Eltern geredet. Also ich habe die Polizei, also ich habe mit der Polizei gesprochen. Ich habe es auch gefragt, ob ich über den Eltern, also den Eltern das überbringen kann, die Nachricht. Weil es ist persönlicher, als wenn da so ein fremder Polizist davor steht, bin ich dann zum Vater hingegangen, habe ihm das dann beigebracht. Du hast das gemacht? Ja, die Mutter war total fertig. Meine Freundin und seine Freundin also auch alle Beruhigungsspritzen gekriegt. Ich bin auch noch total fertig. Ich habe auch nur geheult und alles. Und wäre ich runtergegangen, wäre das vielleicht gar nicht passiert. Ich bin ganz erschüttert, Raimund, was du mir erzählst. Sehr erschüttert. Und ich höre gerade jetzt, dass unsere Sendung zu Ende geht. Aber wir müssen natürlich weiterreden. Deswegen bitte ich dich jetzt noch kurz aufzulegen. Und wir rufen dich gleich nach 2 Uhr wieder an. Okay? Okay. Okay, Raimund. Bis gleich. Tschüss. Ja, tschüss. So, das war unsere Sendung. Ich bin schuld an deinem Schicksal. In der Technik war Annette Bastian. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live und WDR Fernsehen. Dann haben wir eine offene Talk-Radio-Sendung, eine offene Telefon-Talkshow. Dann könnt ihr mich anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne reden wollt, mit mir reden wollt. Ihr könnt immer schon ab 0 Uhr anrufen, dann sind unsere Leitungen geschaltet. Und in der Regel geht es dann ja Punkt 1 Uhr los. Eine gute Nacht.